wäre schön, sagte mir dein allererster Blick bereits. Dir und mir war klar, das war echte Liebe meine und auch deinerseits. Aber meine Kleine, eins bringt mich fast um. Ich finde dieses Lied, das eine, das du gern singst, ein bisschen dumm. Ein kleines Glück wird einmal groß. Wenn du nur warten kannst, dann fällt es auch in deinen Schoß. Ist Liebe da, nur eine Spur. Mit jedem Tag, mit jedem Schwur wird sie doch größer nur. Herz an Herz und Hand in Hand fliegen nur die Jahre so dahin, nimm du. Du wirst sehen, im Hand und Rein gehen wir gemeinsam auf die 100 zu. Aber meine Kleine, dann bringt eins mich um. Wenn du weißt schon, was ich meine, noch immer sind's schon alt und krumm. Ein kleines Glück wird einmal groß. Wenn du nur warten kannst, dann fällt es auch in deinen Schoß. Ist Liebe da, nur eine Spur. Mit jedem Tag, mit jedem Schwur wird sie doch größer nur. Zärtlich sagst du mir ins Ohr, ich träum von einer großen Kinderschar. Werde schnell mein Mann und dann haben wir ein Dutzend oder mehr sogar. Glaub mir, meine Kleine, sowas bringt mich um. Auch wenn ich lange um dich weine, ich sag dir, du weißt warum. Ein kleines Glück wird einmal groß. Wenn du nur warten kannst, dann fällt es auch in deinen Schoß. Ist Liebe da, nur eine Spur. Mit jedem Tag, mit jedem Schwur wird sie doch größer nur. Ein kleines Glück wird einmal groß. Wenn du nur warten kannst, dann fällt es auch in deinen Schoß.